John Barrymore, Douglas Fairbanks, Cagney, Bogart, das waren alles meine Schauspieler. Ich habe sie zu den großen Stars gemacht, die sie geworden sind. Was auch immer aus ihnen wird, es wird kein Zufall sein. Natürlich redet Jack Warner von den Warner Brothers hier in Anton Corbeins Film Live, nicht von Elias Mbarek, klingt aber so. A Star, Born, ein Deutscher, endgültig. Unglaublich, unfassbar, das konnte doch keiner auch nur in Erwägung ziehen, das mit Goethe. Dass der mit Die Leiden des jungen Werther 1774 den ersten Bestseller der deutschen Literatur schrieb, dass er als Begründer der Lesesucht gilt, gut, das sind jetzt die Film-Top 5, aber trotzdem sei das doch mal erwähnt. Nun ja, erstaunlich jedenfalls, ebenfalls, wie Platz 5, Straight Outta Compton von F. Gary Gray. Wie die afroamerikanischen Hip-Hop-Helden aus dem Vorort von L.A., die N.W.A., die Niggers with Attitudes, ab 1986 eine unfassbare Karriere hinlegten und auch jetzt in den deutschen Kinos hinlegen. Sich vergewissern der Wurzeln da, wo alles begann mit dem Gangster-Rap. Dass Dr. Dre, einer der Protagonisten des Films und der realen Combo N.W.A., parallel zum Film sein Album, das kein offizieller Soundtrack ist, veröffentlicht. Leute, die Jungs hatten immer schon ein Händchen fürs Geschäft. Platz 4. Minions von Kyle Belder und Pierre Coffin. Sei, auch wenn die kleinen fiesen Dinger hier nicht in den Fluss der Gedanken passen, schlicht konstatiert, so viel Ordnung muss sein. Also, wenn wir bei den heutigen Top 5 schon ins Jahr 1774 Goethe, Werther schweiften, dann sei auch nicht verschwiegen, dass vieles, was uns das Kino heute so präsentiert, an unheimlichem, gruseligem, verwunschenen Menschen oder Häusern sich unausgesprochen auf Motive und Symbole bezieht, die aus der deutschen Romantik stammen. Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert. E.T.A. Hoffmann, der literarische Elias Mbarek seiner Zeit. Wenn also der Horror hier auf Platz 3 in Sinister 2 von Kieran Foy. Der Horror, die Mutter ereilt, die mit ihren beiden Söhnen meint, in einem Haus vor ihrem gewalttätigen Mann, / Vater, Zuflucht zu finden, es aber ganz anders kommt. Also, Romantiker hätten zu dieser Story auch die eine oder andere Wendung beigetragen. Goethe hingegen? Ja, jetzt aber. Goethe, kein Romantiker. Ist das ein gelungener Übergang? Die Frage ist rhetorisch gemeint. Nun ja, Sie wissen das, ich weiß, dass wir schüsseln unweigerlich Richtung Fuck You Goethe 2. Vorher aber ist das doch wohl wohlfeile Gelegenheit, noch ein wenig mehr Bildungsgut anzuhäufen. Ich meine, wir nehmen bei Vollbild und in den Top 5 den Bildungsauftrag ausgesprochen ernst. Wo war ich? Also, indem ich angesichts von Platz 2 Everest von Balthasar Kommaukur zur Auswahl stelle zwei Zitate von Johann Wolfgang von Goethe, die dieses dramatische Filmgeschehen an der inzwischen wohl höchsten Müllkippe der Welt, wo der Mann da auf 8000 sich noch als Mann, die Frau übrigens auch als solcher fühlen kann, die Zitate mithin sollen dies in großer Gesetztheit kommentieren. Das eine geht so: Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Und das andere Goethe-Zitat, was sich zur Übermacht des Everest, der sich im Film beweist, gut passt, geht so: Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler. Wobei schweigsam eine echte Untertreibung ist bei all dem Sterben, das hier im Film geschieht. Und nun Trärä, Kravum, Bloink, Splash. Platz 1. Fuck You Goethe 2 von Bora Dortekin. Da bei all den Superlativen zu Fuck You Goethe 2 Publikumszahlen in der ersten, zweiten mit 1, 2, 3, schieß mich tot, Millionen, da man, besser ich, bei all dem Jubelgeschrei sowieso ganz besoffen noch bin, nun das gepflegte Zitat zum Film aus dem Jahr 1819. Von dem Goethe also, wo das T noch vor dem H steht. Selbiges Zitat, nicht originell, ich weiß, aber passend, behaupte ich, lautet dergestalt: Getretener Quark wird breit, nicht stark. Schlägst du ihn aber mit Gewalt in feste Form, nimmt er Gestalt. Und hier ist das Zitat zu Ende und kann damit dann durchaus zum veritablen Massenhit werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das mit der Maus jetzt ist allerdings nicht von Goethe, der ja auf seiner Flöte spielte, während Schiller auf seinem... Okay, das lasse ich jetzt mal.